Ist das wirklich rechtsextrem? Ist das wirklich Verschwörungstheorie? Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Xavier Naidoo und sein neues Lied Marionetten. Naidoo hat jetzt ein neues Lied publiziert, Marionetten. Es schlägt momentan sehr hohe Wellen, da ihm jetzt vorgeworfen wird, ausgehend vom Text des Liedes, dass es antidemokratisch ist und ein wenig an Verschwörungstheoretiker erinnert. In seinem Lied singt Naidoo das folgende: Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein? Seht ihr nicht, ihr seid nur Steigbügelhalter? Merkt ihr nicht, ihr steht bald ganz allein? Für eure Puppenspiele seid ihr nur Sachverwalter. Und so geht es weiter. Ihr seid blind für Nylonfäden an euren Gliedern und hackt man euch im Bundestags-WC, twittert ihr eure Gliedmaßen. Alles nur peinlich. Und sowas nennt sich dann Volksvertreter. Teil eures Volkes nennt man schon Hoch- bzw. Volksverräter. Alles wird vergeben, wenn ihr einsichtig seid. Sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr einsichtig seid. Das klingt schon kontrovers. Es klingt schon nach der Verschwörung, aber ob es tatsächlich so eine Reichsbürgerverschwörung ist, weiß ich nicht. Ich bin ja auch nicht ganz sicher, ob das nicht ein wenig verwechselt wird mit etwas, was sich in den USA ereignet hat. Soweit ich weiß, ist niemand in einer Bundestags-WC gehackt worden. Es ist aber jemand in den Vereinigten Staaten überführt worden. Ich glaube, hier wird Anthony Weiner gemeint, der US-Politiker, der Mann vom Huma Abedin, die Hauptassistentin von Hillary Clinton. Er ist nämlich dabei ertappt worden, wie er Bilder von seinen Genitalien per Handy verschickte. Amerikanisch geht es weiter, und zwar folgendermaßen. Als Volks in die Fresse Treter stößt ihr an eure Grenzen. Und etwas namens Pizzagate steht auch noch auf der Rechnung. Bei näherer Betrachtung steigert sich doch das Entsetzen. Wenn ich so einen in die Finger krieg, dann reiß ich ihn in Fetzen. Und da hilft auch kein Verstecken hinter Paragraphen und Gesetzen. Bei Pizzagate handelt es sich um typische Fake News. Es ging darum, dass in einer Pizzeria oder über eine Pizzeria Politiker gemeinsame Sache mit Pädophilen taten. Unter anderem redet Alex Jones gerne darüber. Momentan schlägt dieses Lied die Wellen im Netz und in der Presse. Ich finde es lustig, dass zum Beispiel Stern zwei unterschiedliche Artikel rausgebracht hat, pro und contra Naidoo. Lustig, im gleichen Medium. Und die Frage ist, das wirklich rechtsextrem? Ist das wirklich Verschwörungstheorie? Ja, meiner Meinung nach glaubt Naidoo tatsächlich an diese Theorien. Aber ich weiß nicht, wie viel PR und wie viel seine eigene Meinung in diesem Lied ist. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt diese Reichsbürgerschiene jetzt aus Marketinggründen ganz gerne fährt. Ich kann Naidoo nur sehr schwer einschätzen. Anfangs hält er bei den Reichsbürgern eine Rede, dann distanziert er sich von den Reichsbürgern, zugleich aber, während er sich davon distanziert, unterstützt er die Theorien eines Rechtsprofessors, der die Auffassung der Reichsbürger teilt, in Bezug auch auf den Status der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und er dreht ganz gerne Videos mit Oliver Janich zum Beispiel. Der mitunter auch ein Verschwörungstheoretiker ist. Ich sehe da hier auch ein zweites Problem, das Problem von Celebrity. Momentan werden sie sehr, sehr beachtet in der Öffentlichkeit und alle passen darauf auf, was sie sagen, welche politische Meinung sie sind. Ist es nicht egal, was ein Sänger über Politik denkt? Viele sind halt der Auffassung, dass diese Celebrities hier auch großen Einfluss auf Personen jungen Alters haben, die ihre politische Meinung noch erst bilden und auch ihre Weltsicht. Das heißt, ja, also ich denke, man sollte in Naidoo, wenn man selbst eine gewisse Reife erlangt hat, nicht allzu ernst nehmen. Welche aber seine Wirkung sind, seiner Texte und seiner Interviews und seiner Handlungen auf Jugendliche, ist schwer abzusehen. Ich bin mir nicht sicher. Also ich persönlich lasse mich nicht von den politischen Meinungen von Naidoo beeinflussen. Ob das ein 12-Jähriger das genauso sieht, da bin ich mir unsicher. Aber ist das Zielpublikum von Naidoo so jung? Ich glaube, sein Zielpublikum fängt erst mit 30 an, oder? Ja, sprechen ja allgemein von Celebrities. Ich weiß nicht, ob Naidoo viele Teenager als typische Klientel hat. Es gibt aber viele andere Celebrities, die ganz klar auf diese Altersgruppe abzielen. Und wenn diese sich politisch äußern, ist es anders, als wenn das jemand im Spiegel tut oder bei NTV. Aber wie gesagt, reden alle momentan über das Lied und über Naidu, steht überall in der Presse. Alle haben dieses Lied schon gehört. Und ich kenne viele Leute, die dieses Album tatsächlich kaufen wollten, um dieses Lied zu hören. Deswegen ist das schon ein gutes PR. Und ich weiß nicht, ob Naidu schon absichtlich dieses Hype aus wirtschaftlichen Gründen auslöst. Also als PR-Aktion ist es sicherlich sehr gut gewesen, als Verkaufsaktion. Ohne Zweifel. Und was denkt ihr? Seid ihr Fans von Xavier Naidu? Teilt ihr seine politische Meinung? Oder seid ihr der Ansicht, dass man nicht allzu viel geben müsste auf die Ansichten von Naidu? Schreibt in die Kommentare. Und wenn ihr das Video mögt, bitte liked und teilt es. Danke und ciao. Tschüss.